Wissenschaft im Brennpunkt. Bahnbrechende Experimente gibt es in der Wissenschaft nur noch selten. In der Physik etwa gelingt, wenn überhaupt, nur alle paar Jahre ein Durchbruch, der eine neue Ära einläutet. Eine wissenschaftliche Zeitenwende, die neue Möglichkeiten verspricht, die zuvor undenkbar schienen. Im Jahr 2006 gab es nicht viele Experimente, die das Zeug haben, in der Retrospektive als bahnbrechend klassifiziert zu werden. Eines davon befindet sich 40 Kilometer südlich von Wien. Gravitation auf Knopfdruck oder die Suche nach dem UFO-Antrieb von Ralf Krauter. Ich weiß, dass Sie an der Gravitationsgeschichte dran sind. Ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Ich melde mich wieder. Das Forschungszentrum Seibersdorf liegt in der flachen Hügellandschaft Niederösterreichs. Vom Wiener Flughafen Schwechat braucht man mit dem Auto eine halbe Stunde. Ich habe immer gedacht, ja sag einmal, nicht Elektrizität. Es gibt Kraftwerke, Transformatoren, Motoren, ja, Generatoren. Wieso gibt's denn das nicht für die Gravitation? Professor Martin Taimar ist der Leiter des Geschäftsfeldes Raumfahrtsysteme. Na, da liest man natürlich in den Büchern, naja, weil die Gravitation einfach die schwächste Wechselwirkung ist. Damit habe ich mich aber nicht irgendwie ganz zufrieden gegeben und habe mir gedacht, naja, es muss doch irgendwie irgendeinen kleinen Trick geben in der Natur, es gibt irgendwelche Tricks, mit der das vielleicht doch möglich ist, nicht? Dass man ähnlich wie wir heute eine Technologie haben, die auf Elektrizität basiert, warum wäre denn das nicht möglich, zum Beispiel sowas auch mit der Gravitation zu machen? Und eben diesen Trick habe ich versucht, 20 Jahre lang zu suchen. Sein Physikdiplom hatte Martin Taimar bereits nach 7 Semestern in der Tasche. Jetzt ist er Anfang 30 und Chef eines 20-köpfigen Forscherteams. Sein wissenschaftliches Steckenpferd begleitet ihn seit seiner Jugend. Die Suche nach Technologien, die die Schwerkraft lokal verändern. Technologien also, die Gegenstände in ihrer Umgebung schwerer oder leichter machen. Und das war eben natürlich, wie ich eben zum Beispiel auf dieser Sommerschule der ESA war und mit diesem Professor von ETH gesprochen habe, gesagt, lieber Herr Professor, gibt's nicht irgendeinen Trick? Ist Ihnen schon irgendwann einmal irgendetwas vorgekommen, ein Trick, mit dem man vielleicht sich mit der Gravitation spielen könnte? Und der hat mir dann eben dieses Paper vom Herrn Podkletnov gegeben, gesagt, das ist gerade vor ein paar Monaten erschienen, aber seiner Meinung nach ist das irgendeine Geschichte des KGB, um die Forscher im Westen auf eine falsche Fährte zu legen. Eine Technologie, mit der sich die Gravitation lokal verändern lässt, würde die Luft- und Raumfahrt revolutionieren. Flugzeuge bräuchten keine Flügel mehr, um abzuheben, Raumschiffe keine Raketen, um in die Umlaufbahn zu gelangen. Kein Wunder also, dass dubiose Erfinder immer wieder behaupten, sie hätten solch einen UFO-Antrieb entwickelt. Einer wissenschaftlichen Überprüfung hielt bislang kein Experiment stand. Auch nicht jenes des umstrittenen russischen Forschers Jewgeni Podkletnov, das in den 1990er Jahren Schlagzeilen machte. Eine rotierende Scheibe aus supraleitender Keramik. Da ist einfach nichts dahinter gewesen. Haben wir gedacht, naja, Supraleiter-Gravitation, ich sehe da keinen Zusammenhang, ja. Und das habe ich auch damals natürlich so gesagt. Mittlerweile hat Martin Taimar seine Meinung geändert. Der Grund dafür steht im Labor ein paar Zimmer weiter. Eine brusthohe Holzkiste, bis knapp unter den Rand mit Sand gefüllt. In ihrer Mitte steckt ein milchkannenförmiger Kühlbehälter. Hier ist der Kern des Apparats, also das hier ist der Kryostat, in der eben das Experiment drinnen hineinkommt. Hier sehen Sie das, den Einsatz, wie der hineinkommt. Also das ist zum Beispiel der Superleiter drinnen, das ist das berühmte NIO. Ja? Der superleitende Ring sitzt hier drinnen, ja, in diesem Gefäß da drinnen. Der Metallring aus Niob hat das Format eines bodenlosen Aschenbechers. Er ist an einer Achse befestigt, die in den Kryostaten gesteckt wird. Darin kühlen Dämpfe flüssigen Heliums den Niobring auf minus 269 Grad Celsius. Kalt genug, damit die Elektronen ohne elektrischen Widerstand durch das Metall flitzen können. Wenn es soweit ist, beschleunigt ein Druckluftmotor den tiefgekühlten Kreisel innerhalb von Sekunden auf 6500 Umdrehungen pro Minute. Dabei registrieren ultraempfindliche Kraftmesser und Kreiselkompasse winzigste Veränderungen in seiner Nähe. Der Messtopf, der da drinnen ist, der ist über drei Stahlstangen mit diesem Gehäuse hier verbunden, mit dieser Spinne, sage ich dazu. Ja, das ist Stahl, ja, verschraubt oben und unten. Und der Kryostat mit dem Supraleiter ist hier in dieser 1,5 Tonnen Sandbox drinnen. Also damit ist es völlig voneinander auch mechanisch getrennt. Also ist keine Möglichkeit mechanisch, wenn der Supraleiter dreht, dass sich da irgendeine Art von Kraft auf das erzeugen kann. Trotzdem zeigen Beschleunigungsfühler und Lasergyroskope während jeder Beschleunigung des Supraleiters einen Ausschlag, dessen Vorzeichen von der Drehrichtung abhängt. Wenn Martin Timers Hypothese richtig ist, wäre das ein Knüller. Er vermutet, dass der supraleitende Kreisel eine Art Gravitationsgenerator ist. Eine Maschine, die die vierdimensionale Raumzeit in ihrer Nähe mitreißt, verdrillt und so ein lokales Schwerefeld erzeugt. Ähnlich einem rotierenden Schwimmring, der das Wasser in seiner Umgebung in Schwung versetzt. Lense-Tirring-Effekt oder auch gravitomagnetisches Moment heißt dieses von Albert Einstein vorhergesagte Phänomen. Doch die von Martin Timer gemessenen Kräfte sind zig Trillionen mal stärker als Einstein erlaubt. Wenn jemand findet, dass es für meinen Effekt eine andere Erklärung gibt, ist mir auch recht. Es heißt ja nicht, dass ich bestehe nicht darauf, dass ich da jetzt ein Gravitationsfeld erzeugt habe. Ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Wenn es was anderes ist, ist es was anderes. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass bisher noch jemand etwas gemacht hat, bei dem ein Lasergyro glaubt, dass er sich dreht, obwohl er fix quasi an die Decke montiert ist. Also das ist doch immerhin eine Kuriosität, die es wert ist, weiter zu untersuchen. Die Behauptung der Seibersdorfer Forscher ist starker Tobak, denn Schwerkraftgeneratoren, die auf Knopfdruck Gravitationsfelder erzeugen, gelten bis heute als Science Fiction. Anders als elektromagnetische Felder lässt sich die Gravitation bislang weder künstlich erzeugen, noch abschwächen oder verstärken. Und Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie zufolge dürfte das auch künftig, wenn überhaupt, nur in so bescheidenem Maße möglich sein, dass es nie praktische Bedeutung haben wird. Weshalb die meisten Physiker den Versuch, die Gravitation technologisch in den Griff zu bekommen, für Zeitverschwendung halten. Wohl wissend, dass vor diesem Hintergrund triftige Argumente nötig sind, hat Martin Timer sein Experiment über Jahre verfeinert, um alle erdenklichen Fehlerquellen auszuschalten. Elektromagnetische Störfelder, Temperatureffekte, Vibrationen und so weiter. Doch die Messwerte blieben unverändert. Nach über 250 Testläufen und 8-monatiger Diskussion der Resultate publizierten die Forscher ihre Ergebnisse im März 2006. Hören Sie einfach zu. Dieser Podkletnov, der ist die zentrale Figur. Heißt eigentlich Jewgenji, nennt sich jetzt aber Eugene. Dr. Eugene Podkletnov, Experte für supraleitende Keramiken. Hat 1992 in einem Labor in Finnland durch Zufall eine Wahnsinnsentdeckung gemacht. Nur geglaubt hat's ihm keiner. Hat seinen Job verloren und musste untertauchen, weil ihn alle für einen Scharlatan hielten. Mittlerweile weiß man, dass er doch recht hatte. Aber die Beweise werden unter Verschluss gehalten. Zu brisant das Ganze. Jewgeni alias Eugene Podkletnov aufzuspüren, ist gar nicht so einfach. Nach seinem Abgang aus Finnland war der promovierte Chemiker einige Jahre als Professor in Moskau tätig. Im Internet findet sich aber nur eine alte Hotmail-Adresse. Wenige Tage nach der ersten E-Mail kommt ein elektronischer Brief, in dem sich der Mann bereit erklärt, meine Fragen schriftlich zu beantworten. Keine Adresse, keine Telefonnummer. Einige Wochen später ist Podkletnov doch zu einem Treffen bereit. In Tampere, Finnland, 30 Flugminuten von Helsinki. Obwohl der Mann am Fachbereich Energie der dortigen Universität arbeitet, treffen wir uns nicht in seinem Büro, sondern in einem Hotelzimmer. Jewgeni Podkletnov trägt schwarze Nadelstreifenhose, weißes Hemd, schwarzen Polunder und das dunkle Haar akkurat gescheitelt. It happens so in my life that experimental gravity research plays a very important part. And it all began in the year 1992, when I published an article in Physica C, together with Risto Nieminen. 1992 publizierte er mit seinem damaligen Chef einen Artikel in Physica C, einer angesehenen Fachzeitschrift für Supraleiter. and it was called the possibility of gravitational shielding using high-temperature superconductors. Das russische Rezept zur Reduktion der Schwerkraft klang zwar nicht gerade simpel, aber machbar. Man nehme eine Scheibe aus einer keramischen Yttrium-Barium-Kupferoxid-Verbindung, kühle sie mit flüssigem Stickstoff auf minus 233 Grad Celsius, so dass sie ihren elektrischen Widerstand verliert, und versetze sie dann in schnelle Rotation mit bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute. Der rotierende Supraleiter verringere das Gewicht darüber hängender Objekte um 2%, schrieb Podletnov 1992 in Physica C. Beeindruckende Ergebnisse, die kaum einer ernst nahm, weil sie allen gängigen Theorien widersprachen. Jewgeni Podletnov forschte weiter und wollte 4 Jahre später eine weitere Arbeit publizieren. Die wurde zwar nie gedruckt, brachte den Stein aber ins Rollen. At the same time, a newspaper article appeared in Sunday Telegraph in Great Britain and the whole world. 1996, kurz vor der Veröffentlichung, erschien ein Artikel im britischen Sunday Telegraph. Der machte eine Menge Wirbel. Rund um den Globus begannen Leute bei rotierenden Hochtemperatur-Supraleitern nach anormalen Gravitationseffekten zu suchen. Bei der NASA, bei Boeing, bei der ESA und in einer Reihe anderer Labors. Boeing, European Space Agency, British Aerospace and a lot of other laboratories at different universities and also private firms. Allerdings hängte niemand seine Aktivitäten an die große Glocke. Es waren Geheimprojekte, durchgeführt unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Schließlich war unklar, ob Podletnov wirklich einen Gravitationseffekt gemessen hatte oder irgendein Mumpitz. Ich weiß, dass Sie Podletnov getroffen haben. Hat er Ihnen die Beweise gezeigt? Sonst fragen Sie mal bei der NASA. Ron Kozer hieß der verantwortliche Wissenschaftler damals. Kozer mit CZ geschrieben. Haben Sie das? Außerdem gibt es da noch das Geheimprojekt Greenglow von BAE Systems, dem britischen Rüstungskonzern. Die haben eine Gruppe in Sheffield dafür bezahlt, Podletnovs Behauptung zu prüfen. Die Abschlussberichte beider Teams wurden nie veröffentlicht. Und jetzt raten Sie mal, warum. Ron Kozer arbeitet immer noch bei der NASA. Bekannte von ihm sagen, der Mann habe sich an der Geschichte die Finger verbrannt. Trotzdem antwortet er prompt auf meine Anfrage. Entgegen landläufiger Annahmen habe die NASA das Experiment nie vollendet, schreibt Kozer. Mangels positiver Ergebnisse wurde den Forschern nach ein paar Jahren der Geldhahn zugedreht. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits $600,000 in den Sand gesetzt. Gewissheit wird es erst geben, wenn jemand den Versuch vollständig wiederholt hat. Aber selbst wenn mir jemand all das Geld gäbe, das dazu nötig wäre, ich würde den Auftrag vermutlich ablehnen. The general consensus of opinion is moving on from there and saying that. Die meisten Experten sind heute der Ansicht, dass ausreichend Anstrengungen unternommen wurden, um die Behauptung zu prüfen. Clive Woods, heute Professor an der Louisiana State University in Baton Rouge, forschte Ende der 1990er Jahre an der Universität Sheffield im Auftrag von BAE Systems am Geheimprojekt Greenglow. Ohne Erfolg. Selbst wenn die von Podletnov spezifizierten Parameter in keinem der Nachahmerexperimente ganz erreicht wurden, man war mehrmals so dicht dran, dass man einen Effekt hätte sehen müssen. Dem Originalexperiment am nächsten kam der kanadische Tüftler George Hathaway in Toronto. Aber selbst der registrierte keine Gewichtsreduktion über der vermeintlichen Antigravitationsmaschine. Natürlich funktioniert das Ganze. Podletnov hat recht. Aber die haben eine Menge Leute bezahlt, damit sie den Mund halten. Dieser George Hathaway zum Beispiel aus Toronto gibt sich als Wissenschaftler aus, arbeitet in Wirklichkeit aber für den kanadischen Geheimdienst. Militärforschung. Ist doch klar, mit der Gravitationstechnologie wäre man allen Gegnern haushoch überlegen. Myerside Drive, 1195. Ein Backsteingebäude im Gewerbegebiet von Toronto, 15 Minuten vom internationalen Flughafen. Die Fenster sind verhangen, kein Schild an der Tür. Wozu diese Geheimniskrämerei? Weil seine Geldgeber Wert darauf legen, dass seine Forschung so unauffällig wie möglich vonstatten geht, erklärt George Hathaway. Arbeitet er also tatsächlich für den Geheimdienst? No, That has been brought up before by others who are not happy with the fact that I showed that their device was not as it was claimed. So Podkletnov is not the only one. Nein, dieses Gerücht haben vor Podkletnov schon andere in Umlauf gebracht. Leute, die verärgert waren, nachdem ich gezeigt hatte, dass ihr Gerät nicht so funktioniert, wie sie es behauptet hatten. Das Gerücht kam wohl zustande, weil es beim kanadischen Geheimdienst einen Namensvetter von mir gibt, mit dem ich aber rein gar nichts zu tun habe. Das Ganze ist also völliger Quatsch. Aber manche Leute glauben eben, was sie glauben wollen. People won't believe me. That's fine. That's up to them. Because you believe what you want to believe. George Hathaway ist um die 50. Grauer Arbeitsoverall mit Tankstellenlogo. Ein schwarzes Band im Nacken hält die rahmenlose Brille in Position. Nach seinen Geldgebern befragt, bleibt er vage. Ein großer Konzern zähle dazu und mehrere private Sponsoren. Diese philanthropische Allianz ermöglicht es dem Elektroingenieur seit vielen Jahren, abseitige wissenschaftliche Konzepte experimentell zu prüfen. Angeblich bahnbrechende Entdeckungen, die die Scientific Community als Spinnerei abtut und für deren Widerlegung kein vernünftiger Forscher Zeit und Drittmittel verpulvern würde. Was ihn antreibt, sagt George Hathaway, sei die Hoffnung, irgendwann doch mal etwas Sensationelles zu entdecken. I happen to be one of the lucky or insane ones that carry on with this search. Sein riesiges Labor wirkt wie die Werkstatt eines Freaks. Von fein säuberlich sortierten Kondensatoren bis zur Bedampfungsanlage, vom Laserlabor bis zum Elektronenmikroskop. Es gibt alles hier. We started examining the spinning disk experiments in late 1995, decided to do a full replication in early 96. Podkletnovs Experiment mit der rotierenden Supraleiterscheibe haben wir Ende 1995 erstmals untersucht. 1996 beschlossen wir, den Versuch exakt zu wiederholen. Mit Podkletnovs Unterstützung bauten wir eine Version, die die besten Eigenschaften seiner Experimente vereinigen sollte. Und er selbst sagte, es müsste funktionieren. Genau so haben wir es in Moskau gemacht. Ich bin mir sicher, dass ihr gute Ergebnisse bekommt. He said, it should work. All the components are there. We've done the similar kind of thing in Moscow and we've seen results. I could almost guarantee you'll see good results. And we didn't. Dem war aber leider nicht so, sagt George Hathaway. 4,5 Jahre lang habe sein Team an der Sache gearbeitet, bevor man das Ganze für haltlos befand und zu den Akten legte. This is the actual apparatus in which we did this spinning disk experiment, and it consists of this. It's called a Dewar insert, and by the way, that's the Dewar over there. Der Versuchsaufbau ähnelt im Prinzip den von Martin Thalmer in Seibersdorf. An einem zylindrischen Aluminiumeinsatz hängt unten eine schwarze Keramikscheibe vom Format einer zu dick geratenen CD. And you can see we're spinning it by means of a motor. Hat der tiefgekühlte Kreisel seinen elektrischen Widerstand verloren, versetzt ihn ein Motor in Rotation. Zusätzliche Spulen traktieren ihn dabei mit Radiowellen. Klingt simpel, doch die technischen Hürden erwiesen sich teils als unüberwindlich. Ein Beispiel. Im Originalexperiment hielten Magnetspulen die supraleitende Disk angeblich völlig frei in der Schwebe. Im Prinzip kein Problem, wie die bekannten Bilder in Heliumdampf schwebender Supraleiter belegen. Doch Podkletnov verlangte hochfrequente Wechselfelder von 100 Kilohertz. No one that I know of has ever free floated a disk of this mass, which is. Ich kenne keinen, dem es jemals gelungen wäre, mit solchen Magnetfeldern eine 800 Gramm schwere Keramikscheibe schweben zu lassen. Der Widerstand der Spulen ist dann nämlich so riesig, dass es Spannungen von mehreren 10.000 Volt bräuchte, um genügend Auftrieb zu erzeugen. Tens of thousands of volts, because of the so-called RF or radio frequency impedance of these coils. Funken, Überschlag und Blitze machten in Toronto alle derartigen Versuche zunichte. Wie Podkletnov die in den Griff bekommen hat, konnte oder wollte der Russe nicht erklären. He just said, all you have to do is find an electrical engineer and he'll give you a 100 kilohertz amplifier and you attach it. Er sagte nur, findet einfach einen fähigen Ingenieur, der einen Verstärker baut. Den schließt ihr an die Spulen an und der Supraleiter wird schweben. At 5 kilohertz, but no higher. 100 kilohertz, forget it. How Podkletnov did it is completely unknown to me. Und das war nur eines von vielen technischen Problemen, bei deren Lösung sich der Gravitationsguru aus Russland erstaunlich unbedarft zeigte. Am Ende gelang den Experten in Toronto deshalb nur eine vereinfachte Version des Podkletnov-Experiments. Dennoch, alle wichtigen Komponenten waren vorhanden. Man hätte eigentlich einen Effekt sehen müssen, davon war selbst Podkletnov überzeugt. Nachdem die Kanadier ihren ernüchternden Abschlussbericht publiziert hatten, brach er jeden Kontakt ab. I would like to get his impression, but I think I know already in my heart what his impression is. Vermutlich denkt er, die haben sich gegen mich verschworen und wollen nur nicht zugeben, dass sie einen Effekt gemessen haben. Oder er hält uns schlicht für unfähig. Aber unsere Arbeit wurde von wissenschaftlichen Gutachtern geprüft. Und die werteten den Versuch als eine vernünftige Wiederholung seines Experiments. Several reviewers, which have passed the and the peer review process, and I consider it, as well as many other scientists who have seen it, a reasonable replication of the Podkletnov spinning disk experiment. Yevgeny Podkletnov hält trotzdem an seinen Behauptungen fest. Schließlich stehe er nicht allein da, sagt er. Unofficially, some scientists, top-ranked scientists, visited my lab. We had very good discussions. Hochrangige Wissenschaftler haben mein Labor besucht. Diese Leute unterstützen mich, geben das aber offiziell nicht zu, weil sie das ihren Job kosten könnte. And no desire, and I understand them. In seinem Labor in Moskau erziele er mittlerweile Gewichtsreduktionen von 9%, erklärt der Russe. 2003 verkündete er sogar die Erzeugung von Gravitationspulsen, die angeblich so viel Energie haben, dass sie selbst über größere Entfernungen noch Objekte umwerfen oder zerstören. Unabhängige Bestätigungen? Fehlanzeige. Journalisten dürfen aus Sicherheitsgründen nicht ins Labor, erklärt Podkletnov. Aber warum installiert er nicht einfach eine Videokamera, um Zweifler zu überzeugen? Bei den heutigen Möglichkeiten der Bildbearbeitung würden uns Kritiker doch selbst dann nicht glauben. Um Investoren zu überzeugen, hat er eine Firma gegründet, deren Werbefilm suggeriert, mit genügend Geld und 10 Jahren Entwicklungszeit lässt sich mit supraleitenden Kreiseln, die Gravitationspulse aussenden, alles zum Fliegen bringen. We are proud to say that we have the technology which allows to create artificial gravity fields for the purpose of propagation in space and for the purpose of energy production. Wir besitzen heute die Technologie, um künstliche Schwerkraftfelder zu erzeugen. Wir können Fluggeräte bauen, die viel zuverlässiger als heutige Flugzeuge sind und die sicher und ganz ohne Lärm und Abgase um die Erde fliegen oder zu anderen Planeten. Without any noise at all, they will be safe. They will be reliable. They will be able to go to different planets. Yevgeny Podkletnov hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise. Und die blieb der Physiker bis heute schuldig. Der Suche nach einer künftigen Gravitationstechnologie habe er damit einen Bärendienst erwiesen, sagt George Hathaway. It has, in so far as the mainstream physics community has said once again, I told you so. You know, Einstein said this, and that's the way it is. Die meisten Forscher sagen natürlich, wir hatten euch doch gewarnt. Es ist reine Zeitverschwendung, dieser Sache nachzugehen. Trying to search for the impossible, and we told you, it's not there. Why bother? Ja, der hat da sicherlich leider Gottes dazu beigetragen, dass dieses Thema etwas unter Verruf gekommen ist. Man muss ihm zugute halten, dass er natürlich irgendwie das Thema, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen gestartet hat. Sage, vielleicht hat er mal was gesehen, ja, aber er hat es nicht richtig wahrscheinlich dokumentiert und er hat wahrscheinlich die Ursache wahrscheinlich auch nicht richtig interpretiert. Martin Timer weiß, dass er sich auf ein wissenschaftliches Minenfeld vorgewagt hat und hat nun andere Forscher gebeten, sein Experiment zu wiederholen. Sollten die denselben Effekt messen, wäre klar, dass in Seibersdorf tatsächlich etwas Bahnbrechendes entdeckt wurde. Mit unabhängigen Bestätigungen ist aber frühestens in ein paar Monaten zu rechnen. Bis dahin sollten sich Vorsicht und Euphorie die Waage halten. Aber natürlich hat sich der Österreicher schon Gedanken gemacht, was seine Entdeckung mal alles möglich machen könnte. Erstens muss man dazu sagen, dieser Effekt ist, wenn er existiert, sehr, sehr klein. Ja? Ich muss den Supraleiter so wahnsinnig schnell Tränen beschleunigen, um 10 Mikro-G zu bekommen. Ja? 10 Mikro-G, das sind 10 Millionstel der Erdbeschleunigung. Also niemanden wäre das jemals aufgefallen, da bewegt sich nicht irgendetwas, da fliegt nicht irgendetwas vom Tisch, das ist eine sehr, sehr kleine Kraft. Aber sie wäre wesentlich größer als alles, was man bisher klassisch eben gedacht hat. Wenn Martin Thaimer recht hat, wäre das der Startschuss für eine Schwerkrafttechnologie. Gravitationsgeneratoren, Transformatoren und Motoren, all das wäre plötzlich nicht mehr nur Science Fiction. Man könnte Kraftfelder erzeugen, die man ganz allgemein nutzen kann. So wie man mit einem Magnetfeld kann man halt zum Beispiel Kräfte ausüben auf alles, was eben magnetisch ist, könnte ich mit diesem Kraftfeld eine Kraft ausüben auf jede Art von Materie. Also das wäre viel universeller nutzbar. Nicht? Ich könnte Körper auf Distanz bewegen, ohne physisch dort zu sein. George Hathaway in Toronto hält Martin Thaimers Experiment für ernstzunehmend. Nachgebaut hat er es bislang nicht. Es gebe derzeit noch zu viele offene Fragen, urteilte Experte für Wissenschaft im Grenzbereich. Vor allem, was die theoretische Basis angehe. Aber dass der Traum vom Abheben auf Knopfdruck einmal wahr wird, davon ist er überzeugt. I'm pretty positive that the human species will eventually... Eine Technologie, mit der sich die Schwerkraft verändern lässt, sei nur eine Frage der Zeit, sagt George Hathaway. So I'm quite confident, otherwise I probably wouldn't be doing this. Sie hörten Gravitation auf Knopfdruck oder Die Suche nach dem UFO-Antrieb. Eine Sendung von Ralf Krauter. Es sprachen Martin Bross, Thomas Balou-Martin und Philipp Scheppmann. Regie Peter Schilzke, Redaktion Christiane Knoll.